Erster, Jahwe ist mein Hirte und ich habe alles Wichtige. Zweiter, er führt mich zu Gras und zu ruhigem Wasser. Dritter, er gibt mir Kraft und zeigt mir den Weg. Vierter, das Tal ist dunkel, aber du bist bei mir. Dein Stock gibt mir Kraft. Fünfter, du gibst mir Essen und du bist gut zu mir. Mein Becher ist voll. Sechster, deine Liebe bleibt jeden Tag bei mir. Ich wohne für immer bei Jahwe.